Kein König in Israel von Maxim Biller. Komposition Florian van Volksem und Sven Rossenbach. Regie Dominik Graf. Zwölf Jahre, zwei Monate und 22 Tage, nachdem er im Februar 1909 im Hafen von Haifa an Land gegangen war, lag der schöne, hässliche Josel Brenner in einem süß duftenden Orangenhain an der Grenze von Abu Kabi und Tel Aviv und starrte mit leeren Augen in den goldenen Maihimmel. Seine wirren schwarzen Haare waren noch mehr durcheinander als sonst. Mhm. Und den langen, dramatischen Jesusbart hatten seine Mörder an vielen Stellen rausgerissen. Er war von ihrem Speichel, ihrem Urin und seinem eigenen Blut verklebt. Nachdem sie dem Schriftsteller mehrere Kugeln in den Bauch und ins Gesicht geschossen hatten, zogen sie ihm die Hose aus. Und schnitten ihm die Geschlechtsteile ab und stopften sie in Jossels abgenutzte, schuhsohlenschwarze Kalbsledermappe. In die Mappe hatte er bei der Flucht aus dem Roten Haus noch schnell das Manuskript der Trumpeldor-Briefe hineingeschoben, die London-Geschichte und den großen Aufsatz zur Araberfrage, in dem er alles zurücknahm, was er im letzten Ha'adamah-Heft geschrieben hatte. Im Oktober, damals noch von Ibn Isas seltsamen Tees ganz verwirrt. Und jetzt lag die offene, blutverschmierte Tasche im Sand zwischen Jossels Leiche und den Leichen von Schatz, seiner Frau und dem alten Jitzka, bewacht von einem schläfrigen, durchsichtigen Gecko. Und es regneten leise pfeifend Apfelsinen von den Orangenbäumen auf sie herab und rollten langsam davon. Ja. Mhm. Mitgenommen hatten die Mörder aber fast nichts. Kein Blatt aus der Mappe. Auch nicht die Hose oder die letzten 4 Pfundnoten, die Jossel noch besessen hat. Nur das alte Mausergewehr, mit dem er, ohne richtig zu zielen, als Erster auf sie geschossen hatte, damit sie ihn so schnell wie möglich töteten, war weg. So wie auch der Leichnam des armen, perversen Joseph Louis-Dor. Ja, den fand man Tage später, verstümmelt, ohne Kopf und Glied, in einer Höhle hinter den leerstehenden Schuppen der ehemaligen Hennermühle von Abu Kabir. Zwölf Jahre zuvor. Jossel war 1909 mit falschem Namen in Palästina angekommen. Die Reise ging von Lwów über Wien und Triest. Keiner im Jeschuf sollte wissen, dass er da war. Keiner sollte erfahren, dass er vielleicht bald wieder verschwinden würde. So wie im Jahr vorher sein untreuer Freund Uri Nissan, der es nur ein paar Monate in Palästina ausgehalten hatte. Der türkische Beamte mit rotem Fes und roter Schärpe wie ein Kind beim Purimfest und schwarzer Peitsche im Gürtel lächelte ernst, als er in Haifa in einem großen, heruntergekommenen Hafengebäude Jossels schlecht gefälschten österreichischen Pass durchblätterte. Jossel hatte gehofft, dass er den Pass zerreißen würde. Ich hatte gehofft, dass er den Pass zerreißen und mich aufs Schiff zurückjagen würde. Das sollte schon am nächsten Tag wieder ablegen, zurück nach Triest. Aber der lange, dünne Osmane winkte mich durch. Und noch auf der Treppe des alten Zollgebäudes, mit Blick auf die sich zum Kamelberg hinaufschraubende Stadt, auf kleine, weiße, orientalische Häuser, zwischen denen ab und zu ein großer, bürgerlicher Palast stand, wie irgendwo in Wien oder Warschau, da merkte der Schriftsteller, wie leicht und sorglos plötzlich alles war. Leicht, sorglos. Sogar die weiche, fremde Phönizierluft, die man hier einatmete, wog ein paar Gramm weniger als in Russland. Wo war die Angst? Sie hatte ihn seit seinem ersten Tag im Cheda, in der Schule von Novi Mlini, begleitet. Wo war seine Wut auf die Welt? Wo war meine Wut auf die Welt? Die Welt, in der ein Dreijähriger von seinem harten Vater zu einem noch härteren Gott und seinen Lehrern weggeschickt wurde. Wo war der jähzornige Dreijährige, der er immer geblieben war? Vier Wochen darauf, in Ein Ganim, in der Siedlung der Hove Weizion, wo er von morgens bis abends Erdlöcher graben musste, Heuballen schnürte, Hühner fütterte, saß Jossel nach der Arbeit in seinem Zelt auf einem Ölkanister, trank Tee und las Zeitungen. Als er die Hatzvi aus Jerusalem aufschlug, von Ben Yehuda fast ganz allein gemacht und vollgeschrieben, sah er auf der dritten Seite sich selbst. Auf der Fotografie bin ich noch jung und ohne Bart. Sein breites Bauerngesicht wirkte weich, verletzlich und unberührt. Er hatte die Fotografie irgendwann in London machen lassen, für die nie erschienene englische Ausgabe seiner Potschep-Novelle. Darunter stand: Der leidenschaftliche Kritiker und Unterstützer unserer jungen Bewegung, der Schriftsteller Josef Heimbrenner, ist in Eretz Israel eingereist. Er kam mit der SS Thalia und ging in Haifa an Land. Er will sich mit aller Kraft dem Aufbau des Landes widmen und unsere neuen Kolonien bereisen, bevor er sich für einen festen Wohnsitz entscheidet. Wir hoffen, dass der Autor von Beschneidung und Wahrheit und im Winter bald einen großen palästinensischen Roman schreiben wird. Wir hoffen, dass der Autor von Beschneidung und Wahrheit und im Winter... Den letzten Satz las Jossel dreimal, dann schrie er laut und verzweifelt. Er machte... Und rief, nichts wird sich ändern. Nichts wird sich ändern. Nichts wird sich ändern. Nie. Auch nicht hier. Dabei sprang er auf und trat gegen den Ölkanister. Er warf sich auf den Boden, er schlug sich mit seinen beiden kräftigen ukrainischen Fäusten ins Gesicht. Er kämpfte sich wieder hoch und riss das Zelt von innen aus der Verankerung. Danach wickelte er sich, immer noch schreiend und fluchend, in den schweren, regennassen Zellstoff ein. Er fiel um und rollte so ein paar Meter durch die Siedlung, durch den Matsch und Schlamm, der nach dem letzten großen Regen des Jahres noch nicht ganz getrocknet war. Sechs Jahre später stand Jossel, im Land jetzt selbst so bekannt wie Ben Yehuda, Gordon oder Aharonowitz, mit Chaya, der Ernsten, der Abgebrühten, der Traurigen, in der Großenbergstraße in Tel Aviv vor dem Haus, in das sie am Tag vorher zusammen eingezogen waren. Das Haus ist 3 Stockwerke hoch, Chaya. Modern, ja. Ohne Giebel, Erker und geusche Stuckengel und schimmert wie junger Bernstein in der schnell aufsteigenden Morgensonne. Ja, aber schau mal, im Vorgarten liegen noch die Sachen der Araber. Die hatten das Haus für das Komitee aus Odessa gebaut. Maurerkellen, zerrissene, schmutzige Tücher, Sandalen, zerbrochene Teegläser, Zeitungen. Mit Kot verschmiert. Und während Jossel mit Chaya sprach, versuchte er nicht auf diesen furchterregenden Müllhaufen zu starren. Warum haben die Aschkanim nicht unsere eigenen jungen Leute auf die Baustelle geschickt? Waren sie zu teuer oder zu selbstbewusst? Er hatte sich die arabischen Arbeiter genau angesehen, als Chaya und er vor einem halben Jahr an dem noch unfertigen Gebäude vorbeigegangen waren. Sie hatten kleine, dunkle Gesichter, verbrannt, voller Runzeln und waren fast so schwarz wie die Auberginen, die man im Café Fadul in der Bustrosstraße in Jaffa bekommt. Auch die ganz Jungen unter ihnen. Sie standen auf den Balkonen und auf dem Dach und während sie von dort auf Chaya und Jossel herunterblickten, tuschelten sie miteinander. 2 murmeln etwas vor sich hin, bestimmt eine Verwünschung oder einen Fluch. Und ein Junge, keine 14, spuckte laut aus. Hoffentlich hat keiner von ihnen heimlich einen von unseren Wohnungsschlüsseln eingesteckt. Das sagte Jossel jetzt in Chayas Richtung. Was sagst du? Hoffentlich werde ich hier bald ruhiger schlafen als in Jaffa am Schuk. Ruhiger als heute Nacht. Ja, sagte Chaya. Ja, das hoffe ich auch. Sie drückte ihr hartes polnisches Gesicht gegen seine Schulter. Und hoffentlich gelingt es uns hier. Er streichelte ihr wie immer fest zusammengebundenes, schwarzes, drahtiges Haar. Glaubst du, sagte sie, ohne aufzuschauen. Glaubst du, es liegt an mir? Eine Frau, die so viel mit fremden Kindern zusammen ist, das ist ein Problem, ja. Jetzt schaute sie hoch und riss sich von ihm los und trat dann ein paar Schritte zurück. Du hast ein Problem, Jossel. Du denkst immer nur daran, wann du den nächsten Artikel abgeben musst. Dein Samen ist träger als der von Methusalem. Drehte sich um und ging in ihren Montessori-Kindergarten am Rothschildpark. Er ging in die Herzlstraße zur Arbeit, ins Herzlier-Gymnasium. Und während er die endlos lange Allenby-Straße entlang lief, beschloss er noch heute, das Schloss ihrer Wohnung austauschen zu lassen. Ich wollte nicht, dass wir eines Morgens mit durchgeschnittenen Kehlen in unserem neuen Ehebett liegen. Jossel war ja am Anfang als Lehrer für Literatur und Grammatik am Herzlier-Gymnasium sehr beliebt. Naja, einer der berühmtesten Schriftsteller und politischen Köpfe der palästinensischen Arbeiter musste doch ein guter Lehrer sein, dachten wir Lehrer. Wir alle, die frühreifen Schüler, die oft ohne ihre Eltern in Palästina gestrandet waren, die alten grauhaarigen Herren vom pädagogischen Rat. Nur der Apotheker Halperin traute Jossel nicht. Der kam wochenlang ohne sich anzumelden in die Schule, setzte sich in die Klasse, in der Jossel unterrichtete. In die hintere Reihe. Er legte den kleinen weißen Kopf auf die Seite wie ein schlafender Esel und hörte Jossel aufmerksam zu. Das ist zu kompliziert, was du hier machst, Jossel Brenner, sagt er nach fast jeder Stunde zu mir. Meistens fing er Jossel in der Tür des Klassenraums an. Er sagte zu ihm, das sind 15-jährige Bestien, deren Körper sich gerade selbstständig machen. Man muss sie zähmen, nicht aufregen. Das hier ist nicht der zionistische Kongress. Ich wusste ehrlich nicht, was der Apotheker meinte. Dachte, wird das hier die nächste Brenner-Affäre? Vor ein paar Jahren hatte er in Hapoel Hatzair geschrieben, dass es nicht die Beschneidung ist, die einen Juden zum Juden macht. Nicht die Beschneidung macht einen Juden zum Juden? Und daraufhin konnte er monatelang nicht im Café Lebanon sitzen, ohne dass jemand zu ihm gekommen wäre und mit ihm diskutieren wollte. Also, Jossel blickte den Apotheker Halperin meistens bloß schweigend und höflich an. Nur in seinen breiten Backenknochen malte und zuckte es wie bei einem Kosaken, der wegen eines Fehlers, den er nicht begangen hat, zu seinem Hetman bestellt wird und sich nicht verteidigen darf. Ein Monat verging, dann hatte Jossel genug. Er stand gerade am Fenster des riesigen, weißen, sonnendurchfluteten Klassenzimmers und sprach leise und ernst über die Frage. Er sprach über die Frage, ob ein Landarbeiter, der mit eigenen Händen 100 Eukalyptusbäume pflanzt, mehr für die neue Nation tut als Bialik mit einem kleinen Vierzeilengedicht. Was ich vergessen habe, der Apotheker hatte sich an diesem Morgen in die erste Reihe gesetzt, neben die beiden klugen Graumann-Zwillinge, die mit ihren Jahrmarktmonstergesichtern zu Unrecht so wirkten, als könnten sie nicht bis 10 zählen. Und diesmal schrieb er sogar mit. Ja, Jossel wählte wie immer jedes Wort genau. Er sagte in seinem noch immer sehr harten russischen Hebräisch zu den Schülern, was ist ein Volk? Menschen mit einer Sprache oder mit einer... Plötzlich unterbrach er sich selbst. Er zog ein riesiges, endloses Taschentuch aus der Hosentasche und wischte sich die schweißnasse Stirn ab. Dann ging er zum Apotheker, hob ihn mit beiden Händen am Hemdkragen aus der Bank. Er gab ihm eine Ohrfeige und schrie, Kleinbürger wie ihr sind gefährlicher für uns als 70 Beduinenstämme und 8 arabische Könige. Im gleichen Moment ließ er den überraschten Apotheker wieder los. Er setzte ihn vorsichtig wie ein Kleinkind in seinen Stuhl zurück. Die Graumann-Zwillinge grinsten wie Idioten. Und Jossel rannte erschrocken über sich selbst aus der Klasse, aus der Schule, aus der Stadt. Als der Schriftsteller, der schon so lange keine Geschichte und keinen Roman mehr geschrieben hatte, nachts um 3 zu sich kam, lag er in einem Weinberg in Sarona und wusste nicht, wie er dorthin gekommen war. In der Nähe, zwischen sanft schaukelnden schwarzen Sträuchern und Rispen, blinken die Kerzen der Templer, die sie in den Fenstern ihrer kleinen deutschen Häuschen auch nachts brennen lassen, um anderen Deutschen den Weg ins Heilige Land zu zeigen. Es riecht nach wildem Jasmin, schwäbischem Mohnkuchen und jungen, blühenden Weinreben. Jossels Rücken tat weh wie nach 3 Tagen Gewaltmarsch mit der Armee des Zaren von Novosil nach Aryol. Die Arme und der Hals juckten und sein linkes Bein brannte, als habe er es stundenlang über offenem Feuer gehalten. Jossel war zu müde, um nachzusehen, was damit war. Er hob den Kopf kurz hoch, legte ihn aber gleich wieder auf den harten, sandigen Boden zurück und beschloss, noch ein bisschen zu schlafen, um am nächsten Tag wieder frisch und ausgeruht bei seinen Schülern zu sein. Und Chaya, dachte er, während er noch einmal kurz die Augen aufmachte. Chaya werde ich später sagen. Ich hätte nach dem Unterricht, als alle weg waren, im Lehrerzimmer geschrieben und wäre eingeschlafen mit dem Kopf auf dem Tisch. Dann schlief er wirklich ein und träumte von seinem großen palästinensischen Roman, auf dessen letzten Seiten es ein Blutbad geben würde, wie noch nie in der neuen jüdischen Literatur, und von einer großen, leeren, stillen Wohnung, ohne Frau und fremde Stimmen und Essensgerüche, träumte er auch. Es war ein Schlangenbiss, das sah ich am Morgen sofort. Der einzige Arzt, den ich kannte, war ein Jaffa. Dr. Sasson, dessen kehliges sephardisches Hebräisch er nur schlecht verstand. Trotzdem saßen sie manchmal zusammen im Arbeiterclub in der Jamal-Pascha-Straße und redeten über Politik, über Tricks und Fallen der Sexualität, über Frauen, die sich zu Hause immer so aufspielten, obwohl sie so schwach waren, über den Philosophen Weininger. Von Sarona nach Jaffa waren es sogar für einen gesunden Mann zu Fuß viele Stunden. Aber zum Glück nahm ich eine Gruppe junger Jüdinnen aus Berlin in ihrem Lastwagen mit. Und als Jossel nur eine Dreiviertelstunde später in Dr. Sassons Behandlungszimmer stand, schweißüberströmt und zitternd vor Kälte und Angst, und das geöffnete Fenster auf die große Turmuhr, auf der Sakina al-Dawla hinausschaute, beschloss er Hayas Wunsch nachzugeben und nicht mehr seinen Samen heimlich draußen zu vergeuden. Es soll natürlich ein Junge sein. Ein Junge. Helle, hohe Stirn, kleiner Mädchenmund, neugierige Augen. Und natürlich würde er Uri heißen. So wie Uri Nisan Gnissin, der Dichter, der schönste junge Mann von Poceb und Bialystok, mein alter, toter Freund. Der Arzt untersuchte ihn nicht sehr lange. Dann sagte er, das Gift wird sich ausbreiten, das Bein muss weg. Jossel war sicher, dass er ihn falsch verstanden hatte. Ich lachte und sagte, das Bein muss weg? Das haben Sie jetzt nicht gerade gesagt, Dr. Sasson. Der Arzt nickte und sagte, ja. Und nochmal, ja. Ja, ja, ja. Und dann rannte der traurige Schriftsteller wieder davon. Er lief auf den großen, langen Platz der Regierung hinaus, auf die in der Augustsonne brütende, flirrende, dampfende Sakina al-Dawla. Er rannte an der langen, gelben, brüchigen Mauer des Stadtgefängnisses entlang bis nach Manschiech. Er taumelte und stolperte durch die Straßen des lautesten und dunkelsten Viertels von Jaffa. Und als ich am Strand ankam, fiel ich weinend mit dem Gesicht in den Sand und wollte mit dem Schiff zurück nach Europa, wo mich noch nie eine Schlange gebissen hatte. Und wer rettete mein linkes Bein, Chaya? Wer denn? Ein alter Mann, der Ali ibn Issa al-Halal hieß, einen kurzen weißen Bart hatte und ein kleines, verbeultes Messingpinsenet auf der zitternden Möwennase. Und der in seinem langen, grauen Gewand und der schneeweißen Kefir fast wie Elohim aussah. Bleib liegen, beweg Bleib dich liegen, nicht. Bleib liegen, beweg dich nicht, ich bin gleich wieder da. Sagte er in erstaunlich feinem, schönem Arabisch zu Jossel, als er ihn im nassen Sand fand. Kopf und Schultern dort, wo immer wieder die grauen, schäumenden Mittelmeerwellen hinkamen. Zuerst dachte ich, was ist los? Ich verstehe ihn besser als Dr. Sasson. Und dann dachte ich, ich weiß genau, was jetzt passiert. Er holt seine Söhne und Schwiegersöhne und sie machen kurzen Prozess mit mir. Keine 30 Minuten später hatte Jossel einen Verband aus Halva am Bein, von unten nach oben, von den Zehen bis zum Schritt. Der Verband wog fast so viel wie ein Kleinkind. Und eine Woche später war er wieder gesund und 2 Kilo dicker als vorher, weil er immer wieder von der süßen Sesampaste probiert hatte. Und noch eine Woche später schrieb Jossel einen großen Aufsatz für Hapoel Hatzair, in dem er seine Genossen von Poale Zion davor warnte, zu glauben, die Verlaschen von Palästina seien Nachkommen der Juden, die nach der Tempelkatastrophe im Land geblieben waren. Oder sonst irgendwie Leute, denen man vertrauen darf. Nein, nein, nein, seien wir keine Esel, seien wir Krieger, schrieb er. Seien wir Krieger, denn es ist gut möglich, dass der Jude, der das hier schreibt, schon morgen von einem von ihnen erst freundlich auf dem Al-Maslak-Schuk begrüßt und dann von hinten erstochen wird. Punkt. Uri wurde am 20. Juli 1917 geboren. Und am selben Tag starben in Europa und Asien Zehntausende ohne jeden Grund. Im Blitzlicht und Donner fremder und eigener Artilleriegeschütze. Die Redaktion von Hapoel Hatzair gratulierte den Eltern auf der ersten Seite der Zeitung. Wir freuen uns mit unseren Freunden Josef Chaim und Chaya Brenner über die Ankunft ihres Erstgeborenen in Eretz Israel. Und hörst du, Chaya? Es steht da. Er soll die Tora studieren, heiraten und viel Gutes tun. Über Tel Aviv und Jaffa wölbte sich seit Wochen ein riesiger blauer Himmel, wie eine Lupe, durch die ein gottloser Riese die kleinen, dummen Menschen betrachtete. Jossel sah immer wieder hinauf und winkte in Gedanken nach oben. Und er sah auch hoch, als sie den armen Uri am 7. Tag beschneiden ließen. Unter einem Baldachin im Garten von Bialiks Villa in Neve Zedek. Und Uri plötzlich so leise und tapfer weinte, als wüsste er, was ihn in den nächsten 120 Jahren erwartete. Ich werde dich beschützen, solange ich da bin. Keine Angst. Ich werde besser mit dir umgehen, als mit dem geschriebenen Wort. Ich werde besser mit dir umgehen, als mit dem geschriebenen Wort. Du wirst mein bestes und wichtigstes Buch. Ich werde dich beschützen, solange ich da bin. Keine Angst. Und er brach weinend neben dem Mohl zusammen. Das ist mein bestes Chaya, Die stolze, die mütterliche, die gerührte. Haya presste ihre harten polnischen Lippen zusammen, als sich die anderen Gäste über Jossel beugten, der sich jetzt auch noch schreiend auf dem Boden zu wälzen begann. Das wilde, kaum sichtbare Zittern in ihren schwarzen Pupillen hörte bald wieder auf. Und sie sah jetzt so arrogant ins Nichts wie eine Besucherin auf einer fremden Feier, die ihr nicht gefällt. Später beim Kiddusch. Es gab nicht nur palästinensische Gurken, Tomaten, ja. Granatäpfel, nicht nur Hummus und scharfen Auberginensalat, sondern wie früher Hühnersuppe und gefüllten Fisch. Später beim Kiddusch saß Jossel die ganze Zeit neben seinem Sohn, der in einem neuen englischen Kinderwagen aus Bast schlief, so ähnlich wie Moses, und starrte ihn an. Die hohe, kluge Stirn, der geschürzte Mädchenmund, dachte er. Ja, alles ist da. Womit er aber nicht gerechnet hatte, die schwarzen, traurigen Falten auf der Stirn, über den allwissenden Augen, daneben, neben dem Mund, sogar im Kinn. Die schwarzen Falten. Wie jeder, der geboren wird, ist er vom ersten Tag an zum Tode verurteilt. Wie ich selbst, wie der engelgleiche Uri Nissan Gnessin, dessen ruhiger Atem mich in London, als wir fast ein Jahr lang dasselbe Bett teilen mussten, sofort einschlafen ließ. Wie die Soldaten des Großen Kriegs, wie die jungen Männer und Frauen von Rishon LeZion, Migdal, Betania, gefällt von Sumpffieber, Ruhe, Erschöpfung. Wie die Kinder Ismaels, die sich über jeden toten Juden so freuten, als bekämen sie dadurch ein Jahr mehr von ihrem eigenen Leben geschenkt. Wie die vielen, die Eretz Israel in den letzten Jahren wieder verlassen haben, enttäuscht vom Wetter, von der Armut und von ihrer eigenen Disziplinlosigkeit. Endlich löste Jossel für einen Moment den Blick von seinem schlafenden Sohn. Er guckte wieder hinauf zu der riesigen Himmelslupe und lächelte. »Ich hasse dich«, flüsterte er leise auf Russisch. Du willst ja bloß immer nur deinen Spaß haben. Als der große Krieg dann endlich zu Ende war, als in Europa und Asien aus drei alten Reichen 2 Dutzend neuer Staaten wurden, als der letzte Soldat zu seiner Mutter heimgekehrt war und die Engländer für immer die Türken aus Palästina vertrieben hatten, bat Haya ihren Mann um die Scheidung. Das Purpur des Abendrots machte ein großes Viereck auf der Wand über meinem Schreibtisch, an dem ich saß, als sie mir das sagte. Der Schreibtisch war eine alte Tür aus einem niedergebrannten arabischen Dorf bei Gan Shaul, wo Jossel ein paar Jahre vorher in der Kwuzar der Litauer ein zweites und letztes Mal versucht hatte, mit den Händen und nicht mit dem Kopf das Land aufzubauen. Die Tür war an 2 Ecken angesenkt, wie das Tor des Tempels nach dem siegreichen Sturm der Makkabäer, und lag auf 4 leeren Petroleumkanistern. Sonst gab es in seinem Zimmer in der Großenbergstraße nur noch das Feldbett, das ihm die Freunde aus Eim Ganim geschenkt hatten, und einen zweiten Stuhl für seine wenigen Hemden und Hosen. Ich drehte mich erst um, nachdem Chaya zu Ende gesprochen hatte, und sagte, warum nicht? Warum nicht? Aber sag mir, warum? Uri, er ist deine Geisel. Sie nahm einen Berg schmutziger Kleider von dem zweiten Stuhl und warf ihn aufs Bett, bevor sie sich setzte. Und tausende Staubkörnchen tanzten durchs Zimmer und das Abendrot. Wenn du nicht arbeitest oder im Arbeiterclub debattierst, wenn du nicht wie ein zweiter Ben Yehuda durch die Kolonien reist und Hebräischunterricht gibst, bewachst du ihn. Chaya stand wieder auf. Als wolle der arme kleine hilflose Zwerg vor dir fliehen. Immer musst du seine Hand halten. Im Park, im Bus, aber auch zu Hause. Er muss dir immer sagen, wie er sich fühlt. Du untersuchst seine Scheiße wie ein Goldgräber. Und wenn er Mumps oder Scharlach hat, liegst du selbst neben ihm, stöhnend und zitternd im Bett. Das heißt, wir beide lieben uns wenigstens noch. Das heißt, dass ich mit ihm gleich nach der Scheidung nach Europa fahren werde. Ich kann nämlich in Berlin im Bergsonschen Institut die Grundsätze der modernen Kleinkindpädagogik studieren. Und er kann dort endlich aufhören, dein Schatten zu sein, der jede Nacht aus Angst vor dir sein Bettchen nass macht. Ich kann dich nicht umstimmen. Ich weiß, Haya-Leben, sagte Jossel auf Jiddisch. Ich weiß, Haya-Leben. Ich kann nicht täuschen, deine Meinung. Es war das erste Mal, dass er Jiddisch mit Haya sprach. Gleichzeitig dachte er, das werde ich nicht überleben. Aber wenn ich es überlebe, schreibe ich etwas über den ersten Uri. Uri Nissan Gnessin. über London, über die zwei Schreibtische, an denen wir in der Redaktion des Hammer Horaire saßen, einander gegenüber wie zwei tüchtige Versicherungsangestellte und uns gegenseitig unsere Geschichten und Artikel vorlasen, über die Black Dog Bar, über die Sorgen, die ich mir machte, wenn Uri Nissan eine ganze Nacht lang nicht nach Hause kam. »Wenn er wirklich meine Geisel ist«, sagte Jossel jetzt leise und auf Hebräisch, und dabei beugte er sich wieder über das Manuskript seiner Rede für die Haifa-Konferenz von Hechalus und Achdut Havoda auf seinem Tisch. »Wenn er meine Geisel ist, was passiert mit mir eigentlich, wenn er es nicht mehr ist? Ich meine, wenn du ihn befreit hast.« Ah! Aber da war Haya schon nicht mehr in seinem Zimmer. Sie entfernte sich langsam durch den Flur in ihren Teil der Wohnung, wo auf den schweren Eichentischen und Eichenkommoden, die sie in Jaffa im deutschen Viertel gekauft hatte, kleine weiße gehäkelte Deckchen lagen, ja, genau, wo an den Wänden dunkle, wie aus den Rahmen blutende Schlachtszenen und düster strahlende Landschaften der Münchner Schule aus der Sammlung ihres posender Großonkel Siegfried hingen und wo jeder Schritt von einem dicken Perserteppich verschluckt wurde. Vielleicht, dachte Jossel, während Haya Schritte verhalten, vielleicht soll ich meine London-Geschichte damit beginnen, wie Uri Nissan und ich zusammen den schönen dritten Sohn des Mufti von Jerusalem in Hampstead Heath kennengelernt haben. Auf einer nassen, kalten Wiese hinter dem Kenwood House unter einem niedrigen, von Wolken durchfurchten Himmel. Und er schob aufgeregt das Manuskript seiner Rede von sich weg an den äußersten Rand des Schreibtisches. Und hier ein Auszug aus einem Brief, den Jossel zwei Monate später an seinen dreijährigen Sohn in Berlin geschrieben, aber nicht abgeschickt hatte. »Vor 3 Wochen, mein Sohn, haben sie Trumpeldor umgebracht, unseren Judah Maccabi, oben in Galiläa, wo du leider nie warst.« »Man sagt«, schrieb Jossel mir, »Trumpeldor war froh, durch ihre Hand zu sterben. Vor einer Woche am Nabi-Musa-Tag zogen 70.000 von ihnen durch Jerusalem. Gleich hinter dem Jaffa-Tor drangen sie in unsere Wohnungen ein. Sie zerrissen Decken und Kissen. Sie ließen Gänse und Entenfedern durch das jüdische Viertel schneien, wie es die Goyim in Russland auch bei jedem Pogrom machen. Sie schlugen mit Eisenstangen und rostigen osmanischen Säbeln um sich. Sie vergewaltigten 12-jährige Mädchen. Sie warfen Söhne und Väter aus den Fenstern und prügelten unten auf der Straße auf ihre Leichen ein. Und in der Toras Chaim Yeshiva urinierten sie auf die Torahrollen, die sie danach zerfetzten. Sie zündeten das Gebäude an und schrien, die Juden sind unsere Hunde. Ich habe aber keine Angst vor ihnen, wenn du das jetzt denkst. Denn ich bin es gewohnt, im Exil zu leben. Und Palästina ist auch nichts anderes als Berditschew oder Tarnopol. Ein anderer Brief, den Jossel an seinen kleinen Sohn schrieb und hinterher sofort wegwarf, endete mit den Worten, ich werde ohne dich sterben, mein Söhnchen, weil ich ohne dich nichts mit mir anzufangen weiß. Ich gehe allein am Meer spazieren, sitze in der Nachalat Benjaminstraße auf unserer Bank, stehe vor dem staubigen Schaufenster von Tausendfreud am Kika Diesendorf und schaue mir die neuen Kinderbücher an, die es auf Hebräisch gibt. Aber eigentlich bin ich gar nicht mehr hier, in dieser Welt. Bitte sag deiner Mutter nicht, dass ich dir das geschrieben habe. Sonst denkt sie, ich hätte sie weniger geliebt als dich. In dem Brief, den Jossel dann aber an seinen Sohn abschickte, standen ganz andere Dinge. Er wollte wissen, wie es mir, dem kleinen Uri in Berlin, gehe. Ob ich schon echten Schnee gesehen hätte. Ob die Mutter mir schöne, feste Winterschuhe und einen Wintermantel gekauft hätte. Und ob ich lieber warme Kastanien oder gebrannte Mandeln aß, die es im Winter in Europa überall gab. Wenn ihr wiederkommt, mein kleiner Meschiach, schloss Jossel, musst du mir alles über deine neuen Freunde erzählen, die du jetzt in Berlin hast. Er schrieb, ich hatte bestimmt sehr viele Freunde. Denn so ein kluger, ungewöhnlicher Junge wie ich bleibt nie lange allein. Du weißt ja, in den ersten Tagen und Wochen nach Hayas und Uris Abreise hat der Schriftsteller immer nur im Bett gelegen, von morgens bis abends, Nacht für Nacht. Er konnte nichts essen, er trank fast nichts, sein Bart wuchs so schnell wie die Zehen und Fingernägel eines tausendjährigen Eremiten und umrahmte bald auf dem Kissen sein ganzes blasses ukrainisches Gesicht. Wenn Freunde oder Nachbarn kamen und laut klopften, dann rief er laut, dass er nichts braucht. Dass er nur sehr viel arbeitet. Und dass er bald wieder ins Café Lebanon oder in den Arbeiterclub kommen wird. Vom Bett aus betrachtete er dabei kraftlos die angesenkte Tür auf den 4 Petroleumkanistern und fragte sich, ob die Menschen, die hinter dieser Tür gelebt hatten, beim Angriff der Haluzim lebend aus ihrem brennenden Haus rausgekommen waren. Und ob es wirklich so klug von ihm war, dass er sich aus dieser Tür seinen Schreibtisch gemacht hatte. Nach 3 Wochen hatte er sich plötzlich selbst tief und mitleidig in die Augen geschaut. Jossel stand gerade auf dünnen, zittrigen Beinen im Badezimmer. Er hielt sich am Waschbecken fest und untersuchte die neuen, seltsamen, großen, roten Pusteln auf seiner Nase und Stirn. Sie sind schwarz. Schwärzer als früher. Sie waren tief in die Augenhöhlen gerutscht und sie waren schwärzer als sein wilder Einsiedlerbart. Und dieser unangenehme, fiebrige Mann, der ihn aus dem Spiegel ansah, flüsterte: Verschenke alles. Alles, was du hast, deine Dinge, deine Ideen, deine Ängste, du unbeherrschter, falscher Messias, du Clown. Genug, dachte Jossel und spuckte etwas Großes, Braunes ins Waschbecken. Ich bin nicht Jesus und nicht verrückt. Jedenfalls nicht sehr oft. Ich bin Josef Chaim Brenner, der Sohn von Shlomo Brenner, der Melamed von Novi Mleni. Ich konnte schon als Dreijähriger den Talmud lesen. Ich habe für den Bund Schriften von Marx und Rosa Luxemburg geschmuggelt und bei Puah Lezion gelernt, wie man Christen verprügelt. Ich habe für den Zaren wie für David und Salomo gekämpft. Ich habe mit meinem besten Freund in London eine Zeit lang die einzige neuhebräische Zeitung der Welt redigiert. Ich habe in Gan Shaul und Ein Ganim Orangenkisten gezimmert und nachts Wache gehalten und schönen jungen Leuten Hebräisch beigebracht. Ich habe die Brenner-Affäre verursacht und früher ein paar ziemlich gute und moderne Seiten Prosa geschrieben. Und der beste und schlechteste Vater seit Abraham bin ich auch. Jossel spuckte wieder. Er spuckte so lange, bis sein Speichel sauber war. Dann spritzte er sich kaltes Wasser ins Gesicht. Er torkelte auf seinen dünnen, traurigen Beinchen ins Zimmer zurück. Er zog eine Hose, ein Hemd, ein Unterhemd aus dem Stapel auf dem Kleiderstuhl und eine halbe Stunde später stand er in Manchier vor Ibn Issas Haus. Ibn Issa lag vor dem Haus auf einer alten Matratze, über die immer wieder kleine Ameisenfamilien und große schwarze Skorpione liefen. Sein Zwicker war verbogen, ein Glas war gesplittert. Die schneeweiße Kefia war gelb und braun vor Schmutz. Er hatte nur noch die Hälfte seines alten Körpergewichts. Sein Gesicht war geschwollen und rot und seine rechte Hand steckte in einem viel zu losen, blutigen Verband. Das Haus hinter ihm war sehr alt und baufällig und aus gelbem, bröckelndem Sandstein. Nur ein paar Steine, die mal jemand zum Reparieren in die Fassade geschoben hatte, sahen so glänzend und fest aus wie Marmor oder kaltes, glänzendes Granit. Die Tür zum Haus war so niedrig wie eine Schießscharte. Die beiden noch kleineren Fensteröffnungen darüber hatten kein Glas. Und in jedem Fenster saß ein Kind. Dunkle Haut, strenger Blick, so früh und schnell gealtert, als hätten beide eine seltene Krankheit. Eine kaputte Steintreppe führte aufs Dach. Und direkt an der Mauer des Hauses gab es einen kleinen Brunnen, in dem kein Wasser war. Du, sagte Ibn Issa, als er Jossel sah. Ich kann dir nicht helfen, geh in ein Krankenhaus. Was ist passiert? Weißt du, was das für Steine sind, die hinter mir in der Mauer meines Hauses schwarz und weiß leuchten? Waren wir das? Haben das unsere Leute gemacht? Das sind eure Grabsteine. Die nehmen wir immer, wenn wir eine Mauer ausbessern müssen. Auf manchen kann man noch in eurer Schrift einen Namen lesen oder einen von euren Leuchtern sehen. Es gibt im ganzen Land viele jüdische Friedhöfe. Und es wird bald noch viel mehr geben. Ich weiß, sagte Jossel. Ich weiß. Und taumelte erschrocken zurück. Die Sache ist aussichtslos. Aber wir haben keine andere. Ibn Issa nickte und stützte sich mühsam auf. Dann sank er sofort wieder auf seine schmutzige, stinkende Matratze. Die Dummköpfe, die mich vor 3 Wochen nachts um 11 auf dem Al-Maslakschuk überfallen haben, haben das nicht gewusst. Diese Dummköpfe haben das nicht gewusst. Statt zu antworten oder wegzugehen, sah der Schriftsteller lange den alten Araber an. Dann fing er an zu weinen. Erst winselte er wie ein Hund, der alleine zu Hause auf seinen Herrn warten muss. Plötzlich schluchzte er laut und vorwurfsvoll und warf sich auf den Boden und wälzte sich in dem Sand, der überall auf den Straßen von Jaffa lag. Dann hob Ibn Issa den Arm und die Hand, die noch gesund war. Beide Kinder in den Fenstern über ihm verschwanden im Dunkel des Hauses und kamen gleich wieder unten aus der Tür raus, jedes mit einem kleinen speckigen Lederbeutel in der Hand. Du machst hier jeden Morgen und jeden Abend einen Tee, das ist alles, Jossel. Jossel lag immer noch auf dem Boden und guckte unsicher zur Seite. Ja, aber verwechsel die Beutel nicht. Also der weiße Tee ist für die Nacht und der schwarze ist für den Tag. Und wenn der Tee alle ist, geht's dir vielleicht noch schlechter als vorher, aber das ist nicht mein Problem. Ibn Issa stand auf und dort, wo er gelegen hatte, war auf der Matratze ein Blut- und Schweißfleck so groß wie sein Körper. Steh auf, Jossel. Lass uns zusammen aufs Dach gehen und das Meer anschauen. Über das ihr bald wieder nach Europa zurückfahrt. Man kann von hier aus fast bis Triest sehen. 15 Jahre zuvor, 1904, Flucht aus der russischen Armee nach London. Das erste Mal waren Jossel und Buri Nisan Gnessin in Hampstead Heath an einem kalten, regnerischen Augustnachmittag. Sie redeten nicht viel, aber dann sagte Uri Nisan, dass er endlich eine eigene kleine Wohnung in Golders Green gefunden hatte. Worauf Jossel, dem erschrockenen Freund mit lauter, sich überschlagener Stimme, verbot, unnötig so viel Geld auszugeben. Und als sie bereits wieder nach Hause fahren wollten, da sahen sie plötzlich mitten auf einer großen, nassen Wiese einen kleinen, schlanken Mann um die 30 sitzen. Er hatte einen zum Platzen engen weißen Anzug an, einen weißen Hut, einen weißen Spazierstock aus Elfenbein und sein Gesicht war so dunkel und fein wie das eines Rabbinersohns, der kein Rabbiner wird, sondern Maler oder Heiratsschwindler und dafür vom Vater verstoßen wird. Der Mann winkte uns zu sich heran und als wir vor ihm standen, sagte er auf Englisch: Mein Name ist Mohammed Saladin al-Husseini, Ladies. Ich soll der nächste Mufti von Jerusalem werden. Aber ich bin lieber der Liebling aller gutgelauten Leute aus der Black Dog Bar in der Regent Street. Der niedrige schwarze englische Himmel mit den rasenden Wolken öffnete sich. Eine weiße, kraftlose Sonne, noch weißer und kraftloser als die Wintersonne, die sich von November bis April öfters in Potsdam und Bialystok zeigte, kam raus und verschwand. Ihr beide wart bestimmt schon mal in der Black Dog Bar, sagte der Fremde zu uns und sah dabei nur Uri Nisan an, der sofort rot wurde. Aber leider haben wir uns dort noch nie gesehen. Uri Nissans hohe, weibliche Dichterwangen glühten von da an immer, wenn sie zu dritt waren. Wenn sie nur eine halbe Stunde später Rembrandts Selbstporträt und Vermeers Gitarrenspielerin oben im Kenwood House besichtigten. Wenn wir im The Ivy unter einem riesigen, goldrosa schimmernden Glasdach Hummer und pochierten Rhabarber aßen. Wenn sie in der Black Dog Bar, in diesem geheimen Kellerclub am Ende der Regent Street, am ersten Tisch vorne rechts saßen. Und wir jungen Männern mit rot lackierten Fingernägeln und üppigen Frauenkleidern auf einer kleinen, niedrigen Drehbühne dabei zusahen, wie sie sich zur Katzenmusik einer schwarzen, furchteinflößenden Ragtime-Band wie zerhackte Regenwürmer wandten und irgendwann begleitet vom lauten Applaus und Gejohle der anderen Gäste alles auszogen. Ein paar Mal verschwanden Uri Nisan und der Prinz von Jerusalem in einem der von innen verschließbaren Separés der Black Dog Bar. Es ging der eine, dann der andere. Und Jossel konnte durch die Milchglasscheibe mit den eingeschliffenen Aphrodite- und Phallus-Motiven immer wieder erkennen, wie ihre beiden Köpfe einander ganz nah kamen. Und als wir einmal zu dritt aus der Bar auf die nächtliche, nasse, im Licht der grünen Londoner Gaslampen glänzende Straße hinaustraten, plötzlich die schrillen Pfeifen und kehligen Schreie von Polizisten hörten und sofort losrannten, merkte ich erst nach ein paar Minuten, dass mein geliebter Kindheitsfreund, Literaturfreund, Hebräischfreund nicht bei mir war, sondern die Gelegenheit genutzt hatte, um für den Rest der Nacht mit dem kleinen, schmierigen Araber abzuhauen. Der kleine, schmierige Araber war der Sohn des wichtigsten Mannes von Jerusalem, des Kadi und Großmufti der Stadt, Mohammed Tahir al-Husseini. Er war der älteste von drei Söhnen und der schönste und verantwortungsloseste, wie er selbst sagte. Wollte er wirklich nicht eines Tages der Nachfolger seines Vaters werden? Fragte sich Jossel oft. Dieser Vater, der Mufti, hatte vor Jahren dafür gesorgt, dass kein Jude zwischen dem Ölberg und dem Teich von Shiloh ein Stück Land oder ein Haus kaufen konnte. Und als er von seinen Beamten hörte, dass die Yahudi trotzdem weiter ins Land und in die Stadt kam, wollte er ihre Häuser anzünden und sie selbst in brennende Fackeln verwandeln. Aber das hatte ihm der Sultan verboten. Jossel hatte im Hameh Orer häufig über den alten Al-Husseini geschrieben. Einmal zum Beispiel, die Zukunft ist unser unbestrittenes Eigentum. Und der Kampf, den die modernen Kanaaniter gegen uns führen, die stürmische Vorbereitung auf das Glück, das uns im Land der Väter erwartet. Aber solange Saladin, der vergnügungssüchtige Sohn des Mufti, ihm und Uri Nissan die Hummer in The Ivy und die Cocktails in der Black Dog Bar bezahlte, nahm Jossel ihm ab, dass er die Welt da draußen ablehnte und schon mit 40 unter einem wunderschönen Neger aus Tschad oder beim Bootsfahren auf der Thames sterben wollte, wie er behauptete. Doch dann blätterte Saladin einmal in der Lobby des Ritz gelangweilt in der neuen Ausgabe von Jossels und Uri Nissans Zeitschrift. Als er auf der vorletzten Seite eine Karikatur seines Vaters entdeckte, erstarrte er für eine halbe Sekunde. Sein feminin, feines, braunes Nomadengesicht wurde hart und wangenlos. Er legte das dünne, auf billigem braunem Papier gedruckte Heft auf den schweren, vergoldeten Empire-Glastisch, der zwischen ihm und den beiden scheuen Osteuropäern stand. Er nahm einen Schluck Tee, biss in einen Punschkeks und sagte: Warum, meine jüdischen Freunde, hat mein Vater auf dieser Zeichnung vier Arme, die wie wütende Schlangen aussehen? Warum hält er in einer Hand den abgeschlagenen Kopf eines Mannes aus Mea Shearim, in der anderen Hussein ibn Alis blutriefenden Kilitsch, in der dritten den Koran und in der vierten einen verbogenen Chanukka-Leuchter? Jossel und Uri Nissan sahen sich erschrocken an und dann schnell wieder aneinander vorbei. Weil der Mann, sagte der Prinz von Jerusalem, der dieses Witzbild gezeichnet hat, völlig recht hat. Weil der Mufti eigentlich 1000 Arme bräuchte, um mit den Zionisten fertig zu werden. Und weil spätestens seine beiden jüngeren Söhne, Tahir und Amin, seine Arbeit zu Ende führen werden. Wallah, ich werde dann aber schon hoffentlich tot sein, damit ich nicht ansehen muss, wie meine Heimat in einem Meer aus Blut versinkt, das die Häuser der Fremden rot färbt. Er knallte seine Teetasse auf den Glastisch. Der Unterteller zersprang in ein Dutzend Scherben und er rief plötzlich lachend: Na, habt ihr euch erschrocken, Ladies? Das war nur ein Witz. Von mir aus können eure Leute morgen ganz Palästina in einen riesigen Puff verwandeln. Ich wäre dafür. Ich glaube, ich muss euch heute Abend ein bisschen ausführen und auf andere Gedanken bringen, nicht wahr? Aber als Jossel am nächsten Morgen allein aufwachte, weil Uri Nissa mal wieder mit dem Mann, der nicht der nächste König von Jerusalem werden wollte, in den nächtlichen Straßen Londons verschwunden war, sagte er leise zu sich selbst: Nein. Nein, er hat keinen Witz gemacht. Dann fing er an, vor Wut, Angst und Eifersucht so lange mit der Faust gegen die Wand zu schlagen, bis sie blau, grün und rot wurde. Die London-Geschichte war ja das Erste, was Jossel schreibend in Angriff nahm, nachdem Ibn Issas Medizin zu wirken begann. Eine Tasse Tee morgens, eine Tasse Tee abends und plötzlich saß er wieder in der Grusenbergstraße an seinem selbstgebauten, schiefen Schreibtisch und arbeitete. Wenn er ins Badezimmer ging und in den Spiegel sah, erkannte er jeden Tag ein bisschen besser sich selbst. Die schwarzen, brennenden Dostojewski-Augen glühten nicht mehr. Sie sind auch nicht mehr schwarz, sondern wie früher. Kastanienbraun und groß. Die roten Pusteln verschwanden. Er rasierte sich eines Morgens den wilden Einsiedlerbart ab und ging danach in Hayas Zimmer, auf der anderen Seite der Wohnung. Ja, stimmt. Er setzte sich auf ihr schweres deutsches Biedermeier-Sofa und pfiff leise ein russisches Kinderlied, das er oft seinem Sohn vorsang. Hinterher ging er in Uris Zimmer, betrachtete kurz lächelnd sein Bettchen, das hochgezogene Gitter davor, die kleine Bettdecke, das kleine Kissen und fühlte nichts. Nichts. Was für ein herrlicher Zustand. Wie gut ist es, endlich einmal die Welt so zu sehen, wie sie offenbar wirklich ist, nicht als Bedrohung, aber auch nicht als falsches, gemeines Versprechen. Und dann kehrte er schnell in sein eigenes Zimmer zurück, wo er nun ohne Wut oder Angst über seine beste und schwerste Zeit mit dem Sohn des Rabbis von Potschep weiterschrieb, dem rätselhaften Uri Nissan Gnessin, der schon als Kind in der Jeschive seines Vaters Gott leugnete und wahrscheinlich deshalb mit 34 Jahren allein in einem Warschauer Armenhospiz an einem Herzinfarkt zugrunde ging. Nach ein paar Wochen entdeckte Yossel im Schaufenster von Tausend Front ein Buch, das er schon in Eretz Israel geschrieben, aber wieder vergessen hatte, denn es war kein großer palästinensischer Roman. Er ging inzwischen wieder fast jeden Tag ins Café Lebanon und fuhr regelmäßig nach Jaffa in den Arbeiterclub. Ich hatte mir bei Kleinmann am Mograbi-Platz einen neuen hellen Anzug, leichte, aber feste Sommerschuhe und einen Stetson-Strohhut gekauft. Der Mann in dem Roman war fast wie er selbst. Erst arbeitete er in einer Kolonie im Norden des Landes. Dann ertrug er die schwere Arbeit und die ewige Hitze und Feuchtigkeit des Sumpfs nicht. Und dann wusste er plötzlich seinen eigenen Namen nicht mehr, konnte sich aber daran erinnern, wie er als Säugling die Brüste seiner Mutter wundbiss oder sich vor ihr schämte, wenn sie seine Windel wechselte. Zum Schluss landete er in einem Benediktiner-Irrenhaus in Jerusalem, zwischen sabbernden katholischen Priestern, verwirrten armenischen Taschendieben und ehemaligen englischen Offizieren, die die Ärzte mit Boy anredeten und den Schwestern beim Vorbeigehen die Brüste streichelten. Auf dem Einband des in New York bei Stiebel erschienenen Buchs sah man von der Seite eine gebückte schwarze Gestalt, ein zarter, trauriger Scherenschnitt. Davor wandten sich Lianen mit Dornen über das ganze Bild. Aber es gab auch eine Palme, eine Sonne und den dritten Tempel zu sehen, so groß und unzerstörbar wie die Akropolis. Was für ein Kitsch, dachte der inzwischen nicht mehr ganz junge, fast 40-jährige Schriftsteller, dem früher der Umschlag sehr gut gefallen hatte. Es fing an, heftig zu regnen, obwohl es erst Ende Oktober war. Aber Yossel, der sonst beim kleinsten Schnupfen um sein Leben fürchtete, blieb einfach stehen und genoss das überraschende Himmelsbad. Brenner? Josef Chaim Brenner? Sagte plötzlich jemand mit einer leisen, sägenden Katzenstimme hinter mir. Ich drehte mich um und nickte. Ein junger, hübscher Mann mit dichten, kurzen Haaren, einem langen, schmalen Kinn und einem schütteren Schnurrbart im arabischen Stil hielt ihm sein vergessenes Buch hin und er bat mich um ein Autogramm. Mein Name ist Joseph Louis-Dor. Mein Name ist Joseph Louis-Dor, sagte er in dem gleichen harten russischen Hebräisch, das Josef selbst sprach, ohne sich für die Unterschrift zu bedanken. Ich komme aus Minsk, wohne in einer Höhle in den Orangenhainen von Abu Kabir und will einen historischen Roman über den unbekannten Bruder von Judah Maccabi schreiben, den sorglosen Dan Ben Matatias. Bevor Yossel ein halbes Jahr später den seltsamen Höhlenbewohner an der Bahnstation von Abu Kabir wiedersah, passierte noch sehr viel. Er beendete die London-Geschichte und der Schluss war sogar noch trauriger als damals die Wirklichkeit. Er verwechselte ein paar Mal Ibn Issas zwei Ts und schrieb dann jedes Mal diese dunklen, wirren Briefe an seinen kleinen Sohn in Berlin, die er nie abschickte. Er bekam von Haya, der Traurigen, der Verwirrten, der Klaren, einen schrecklichen Brief, den er zweimal lautlachend las, völlig unbeeindruckt. Denn seine Medizin funktionierte wieder, seit er sie richtig nahm. Nun, er wurde gefragt, ob er als Lehrer nach Migdal am Kinneretsee kommen möchte, ins Gedut-Havodah-Lager, um jungen Russen von der SS Ruslan Hebräisch beizubringen. Aber er lehnte das Angebot ab, weil er endlich seine Rede für den Histadrut-Kongress in Haifa schreiben wollte, die schon so lange angefangen auf seinem Schreibtisch lag. Einen ergreifend schönen, brüderlichen, unmissverständlichen Aufruf an alle jüdischen Arbeiter Palästinas. Und als er dann mit der Rede fertig war, fing er sofort etwas Großes, Neues über die Araberfrage an. Ja, das war wirklich neu. Auch für ihn selbst. Er nannte die Araber plötzlich auch Brüder. Er beschrieb das Unglück, das erst die Türken, dann die Engländer und schon immer die Kapitalisten über sie gebracht hatten. Er dankte öffentlich Ibn Issa, der ihn, den Kuffar, schon zweimal ins Leben zurückgeholt hatte. Ibn Issa, ein Mann Vorhut des Neuen. Kalter Weiser von Manchieh und Neve Shalom. Und er prophezeite, dass ein sozialistischer jüdischer Staat... auch das Paradies jedes arabischen Bauern und Arbeiters werden wird. Jeden Abend las Jossel, was er am Tag geschrieben hatte, und wunderte sich über seinen Mut und seine Sorglosigkeit. Aber dann, kaum war der Artikel in Hadama erschienen, gefolgt ein paar Tage später von einer sarkastischen Jabotinsky-Replik in Haaretz, waren die leichten Tage wieder zu Ende. Erst stürzten sich in Tel Hai, oben in den grünen und blauen Hügeln Galiläas, Einheimische auf den ehemaligen Zahnarzt, Helden von Port Arthur und Liebling des Yishuv Josef Trumpeldor, und löschten ihn mit drei leise klickenden Gewehrschüssen für immer aus. Kurz darauf spielten in Jerusalem 70.000 Mohammedaner mit ein paar verschreckten Juden Katz und Maus. Und wenig später waren auch noch die beiden speckigen Lederbeutel leer, die Jossel von Ibn Issas Enkeln bekommen hatte. Und als er am gleichen Morgen nach Jaffa lief und Ibn Issa und sein schmutziges, halb verfallenes Haus suchte, konnte er ihn einfach nicht finden. Er war weg. Er war weg. So als hätte es ihn nie gegeben. Keiner, den ich nach ihm fragte, kannte ihn. Das Haus war weg. Und die kleinen, kranken Kinder mit den grauen Gesichtern lebender Toter waren auch verschwunden. Jossel schwitzte an diesem kühlen Novembertag unter seinem Schönstetzen, während er kreuz und quer durch die schmutzigen, seltsam stillen Straßen von Manschir irrte. Er setzte sich erschöpft auf eine Bank, auf der zwei kleine, dürre, gelbe Straßenkatzen schliefen. Der Schweiß rannte ihm immer noch in kleinen Bächen in den Nacken und über die kalte, empfindliche Haut auf dem Rücken. Und plötzlich schlug er mit beiden Fäusten auf beide Katzen ein. Nur die kleinere, schnellere entkam seinen Schlägen, während die große wie tot unter die Bank fiel und sich nicht mehr rührte. In Migdal, wo er ein paar Wochen später schließlich doch noch hinfuhr, am Ufer des majestätischen Kinneret-Sees, goldgrau an dampfenden Julitagen, während der Regenzeit oft stahlgrau und unruhig wie ein Urmeer. Ja, in Migdal saß Jossel dann oft allein am kleinen, steinigen Strand und sah den jungen Leuten dabei zu, wie sie nach der anstrengenden Feldarbeit badeten. Hinter den schmalen, schwarzen Silhouetten ihrer kräftigen, nackten Körper glitzerten wie tausend Scherben die Dächer von Tiberias in der Sonne, die am späten Nachmittag wie ein abgehackter Kopf über den roten Himmel rollte. Kurz bevor die Sonne im Wasser versank, strahlte sie kurz und scharf diese schönen Hälse, Rücken, Arme an, so wie der Scheinwerfer die tanzenden Schlangenmänner damals auf der Bühne der Black Dog Bar. Sie gefroren für einen Augenaufschlag zu griechischen Statuen und ich schaute lieber schnell weg. Wenn ich mich aber ganz umdrehte, sah ich den Berg Arbel, über dessen schmale, gewundene, ungesicherte Wege ich in den vergangenen Tagen und Wochen schon oft selbst gegangen war, um über alles nachzudenken, um zu vergessen, dass ich seit meiner Geburt ganz allein auf der Welt bin. Nur einmal hatte ihn ein junger, kräftiger Kerl aus Odessa begleitet, sein schlechtester Hebräischschüler und schnellster Melker der Siedlung, und als sie oben ankam, schlug der ihm mit der Faust auf die Schulter und sagte auf Russisch: »Was ist los mit dir, Brenner? Warum guckst du immer so traurig? Warum denkst du immer so viel nach? Palästina nascha! Palästina gehört uns!« Jossel sah den fröhlichen Jungen aus Odessa so an, als sei er verrückt, und sagte: »Das ist hier gar nicht das Problem. Chaimoi Dorogoi.« In der Kolonie, nur 130 Kilometer nördlich von Jaffa und Tel Aviv und unendliche 3000 Kilometer südöstlich von Poche, Bialystok und Lwów, in der Kolonie hatte Jossel von Anfang an Angst zu schlafen. Nachts, aber noch mehr am Tag. »Sie können jederzeit kommen. Sind sie nicht überall, hinter jedem Hügel, hinter jedem Baum? Die Gerüchte, dass sie etwas vorhaben, bringt der Fahrer aus Tiberias fast jeden Morgen mit, wenn ich die Milch und die Eier hole.« »Einmal?« »Wissen Sie, er fuhr über die lange, staubige Zugangsstraße wie immer noch schneller zurück, als er gekommen war.« »Stellten sich mir plötzlich 30, 40 Männer und Frauen aus Kfar Mejdel mit ihren Stöcken und Schaufeln in den Weg, und ich schob sie wie ein Dampftraktor im Schritttempo zur Seite.« »Ein anderes Mal?« Jossel saß nach dem Morgenunterricht vor seinem Zelt auf einem kleinen Metallstuhl und versuchte zu schreiben. »Schossen sie von oben, vom Arbel, auf uns herunter.« Und erst nachdem der einzige Wachmann der Siedlung aus seiner alten englischen Jagdflinte ein paar Schüsse zurückgefeuert hatte, verschwanden sie wieder. Ja, Jossel war sofort aufgestanden, als er die ersten Schüsse gehört hatte. Er drehte sich in die Richtung, aus der sie kamen, knöpfte langsam sein Hemd auf, schob den langen, schwarzen, verfilzten Bart zur Seite, den er inzwischen wieder hatte, und rief: »Hier ist meine Brust, ihr müsst nur treffen.« »Hier ist meine Brust, ihr müsst nur treffen.« Dann warf er sich auf den Boden und weinte. Er küsste die sandige, staubige Erde und schrie Worte in einer Sprache, die niemand von uns verstand. Die Nächte in Migdal waren etwas leichter als die Tage, denn sie waren lauter und lebendiger. Viele der Jungen und Mädchen sangen und tanzten bis zum Morgen. Sie liebten sich in ihren Zelten und lachten oft zu fünft, zu zehnt über einen Witz. Irgendwann zog Heim, der Odessa-Junge, zu Jossel ins Zelt. Er hatte Jossel gar nicht gefragt. Er sagte, der Vorsitzende des Siedlungskomitees habe ihn gebeten, auf den berühmten, nervösen Schriftsteller aufzupassen und ihm sei es egal, wo er seine 5 Stunden pro Nacht schlafe. Heim, Heim, Heim, Heimon. Heim hatte ein klares, breites Christengesicht, blaue Augen, einen kleinen, rosaroten Engelmund. Und Jossel bekam es mal wieder mit seiner alten Angst zu tun. In der Dunkelheit hörte ich auf Reims Atem, den ruhigen Atem eines jungen Erwachsenen mit der ahnungslosen Seele eines Kleinkindes, und kam nicht zur Ruhe. Ich dachte, schläft neben mir der neue König von Israel oder ein zukünftiger Familienvater, stolzer Proletarier und trauriger Ehemann? Oder ist er einfach nur der hohle Bewohner eines neuen Sodom, weiß es aber noch nicht? Als Uri Nissan damals in London in der Dean Street nachts neben ihm schlief, hatte er oft dieselben Gedanken gehabt. Und einmal war Uri Nissan plötzlich aufgewacht. Er öffnete die Augen, sah ohne Überraschung mir in die Augen und lächelte traurig. »Du wachst über mich, Jossel Leben«, sagte er. »Immer, ich weiß. Und mehr wirst du nie tun, das weiß ich auch.« Ein paar Monate später kam Jossel aus der Redaktion nach Hause und Uri Nissans Bücher und Kleider waren weg. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel. »Ich fahre von Dover über Neapel nach Haifa, mein Herz. Ich weiß, dass du dich das nie trauen würdest. Palästina ist für dich nur eine schöne, gefährliche Idee und darum weiß ich, dass wir uns nicht wiedersehen. Bismillah, wie man dort sagt.« Jetzt, viele Jahre später, in einem kleinen, dunklen Zelt am Ufer des Kinneretsees, während draußen immer noch jemand leise Gitarre spielte und Donner, Donner ohne Worte summte, richtete sich plötzlich Chaim, der fröhliche Odessa-Junge, in seinem laut knarrenden Feldbett auf und schrie laut auf Russisch: »Nein, nicht meine Mutter, nicht meine Schwester, nicht meine Taube, nehmt lieber mich!« Eigentlich dachte ich, ist er doch viel zu jung für ein Pogrom. Aber was weiß ich? Jossel blieb bis zum Morgen wach und ließ sich mittags vom Milchfahrer nach Tiberias mitnehmen, wo er in den ersten Zug nach Tel Aviv stieg. Nach am selben Abend saß er dann erleichtert in der Nachalat-Benjamin-Straße auf seiner und Uris Bank und sah den feinen Leuten von Tel Aviv dabei zu, wie sie rauchend, lachend und Limonade trinkend hin und her liefen. Wie am Graben in Wien oder in der Sixtuska-Gasse in Lwów. Und so endete Hayas schrecklicher Brief, über den Jossel, als er noch genug von Ibn Issas Medizin gehabt hatte, einfach nur lachen musste. »Die 10.000 Mark von Stiebel aus New York sind gekommen, lieber. Vielen Dank.« »Die 10.000 Mark von Stiebel aus New York sind gekommen, lieber. Vielen Dank. Ich weiß, dass du den Vorschuss für dein nächstes Buch dringend brauchst. Darum werde ich es gut und vernünftig ausgeben. Für die neue Wohnung in Schöneberg, das ist ein modernes Viertel im sauberen Westen der Stadt, die ich für Uri und mich genommen habe, brauche ich Gardinen, einen Kühlschrank, Möbel und ich musste beim Vermieter eine Sicherheit hinterlegen. Stiebel hat mir auch 10 Exemplare von deinem letzten Roman geschickt, damit ich sie hier in Berlin ein paar Verlegern gebe. Aber leider kenne ich keine Verleger. Nur deinen alten Freund Agnon, der aber nicht sehr hilfsbereit ist. Ich kenne die Damen von der Montessori-Gesellschaft, ein paar Kinder und unsere deutsche Hausmeisterin. Eine nette alte Dame, die so grau ist wie unsere Hauswand und die jedes Mal zu mir sagt, es sei schade um so freundliche Menschen wie Uri und mich. Ich weiß aber nicht, was sie damit meint. Ich habe Uri noch einen zweiten Wintermantel gekauft und einen kleinen blauen Anzug für die Synagoge. Und zu Chanukka hat er eine Spielzeugeisenbahn bekommen. Denn er hat nicht viele Freunde hier. und ist oft traurig, weil er weiß, dass wir nicht mehr nach Tel Aviv zurückkommen werden. Ja, Lieber. Das habe ich ihm genauso gesagt, wie ich es dir jetzt auch sage. Du weißt warum. Er soll ein Kind bleiben, bevor er ein junger Mann wird. Und wenn er ein junger Mann ist, soll er nicht immer noch dein Kind sein. Verstehst du das? Du wolltest immer etwas aus ihm machen, was er nicht ist. Einen neuen Messias, den Retter der Juden, den unglücklichsten Menschen Palästinas. Du kannst mir nichts vormachen. Du hast schon immer heimlich davon geträumt, dass er mit 16 Sümpfe trocken legt, mit 18 weiß, wie man eine Waffe hält und mit 30 Minister ist. Darum hattest du ja auch Tag und Nacht Angst um sein Leben? Darum mussten wir mit ihm dreimal in der Woche zum Arzt rennen? Darum sollte er schon als Dreijähriger Herzl und Bialik lesen? Aber das möchte ich nicht. Bitte, verzeih mir. Kuss und Umarmung. Deine inzwischen etwas weniger verwirrte Chaya. Der nächste und letzte Brief, den Jossel von Chaya aus Berlin kriegte, lag erst wieder ein halbes Jahr später in der Grosenbergstraße im Briefkasten. Aber den hatte der berühmte, nervöse Schriftsteller nicht mehr lesen können. Er war sehr kurz. Seine geschiedene Frau schrieb ihm: Ich habe ihm geschrieben, dass ich von den Leuten aus dem Arbeiterclub und seinen Genossen von der Achdut Avodah gehört hätte, wie schlecht es ihm inzwischen gehe. Rabbi Benjamin hatte Agnon sogar geschrieben, dass Yossel angeblich oft auf der Straße schlafe. Im Staub und Abfall des Al-Balab-Seeschucks und des Rothschild-Parks. Dass er wie ein verrückter Prophet seine Schuhe und seinen Hut verschenkt habe. Genauso wie die Möbel, Bilder und das Geschirr aus der Grusenbergstraße. Wir kommen zurück, Yossel, schrieb ich. Du hast gewonnen. Aber du musst noch bis Ende Juni durchhalten. Auf dem Rückweg will ich noch ein paar Wochen in Rom bleiben und die Montessori-Zentrale besuchen. Gestern stand in einer deutschen Zeitung, dass es am 1. Mai in Jaffa Zusammenstöße gab. Stimmt das? Schreib mir bitte schnell zurück. Ich mache mir Sorgen. Im zweistöckigen Haus der Familie Yitzka in Abu Kabir, einem arabischen Dorf auf der Hälfte des Wegs zwischen Mikwe Israel und Sarona, hatte Yossel im ersten Stock ein Zimmer, das noch kleiner war als ein Zimmer in der Grosenbergstraße. Er schlief auf einer Feldliege, deren Stoff an mehreren Stellen fadenscheinig oder sogar gerissen war. Es gab einen kleinen, alten Schreibtisch aus der osmanischen Zeit mit vielen schönen, oft schon herausgebrochenen Intarsien, an dem er stehen musste, weil er nur zwei Orangenkisten zum Sitzen hatte und die waren zum Arbeiten zu niedrig. Das Zimmer neben ihm war leer. Dann kam das Arbeitszimmer von Zvi Schatz, dem expressionistischen Dichter und nicht sehr überzeugten Jabotinsky-Anhänger, der mit der schweigsamen, harten Tochter des Hausbesitzers verheiratet war. Und dann erst, zum Glück, kam das Zimmer von Joseph Louis d'Or, dem ehemaligen Höhlenbewohner, den Yossel ein halbes Jahr zuvor vor dem Schaufenster von 1000 Freunden am Kikar Dizengoff kennengelernt hatte. Aus meinem Fenster konnte ich die schwarzen, grauen und weißen Dächer von Jaffa sehen. Das schmale hohe Minarett der Hassan-Beck-Moschee, den Leuchtturm über der Altstadt, den Gouverneurspalast. Wenn ich nicht so weit schauen wollte, erkannte ich zwischen den dichten Ästen und Blättern des Orangenhains der Izkars die ausgewaschene, rosafarbene Fassade einer russischen Kirche und gleich gegenüber die kleine traurige Moschee von Abu Kabir und die brüchige Mauer des muslimischen Friedhofs. Der Blick ins Weite deprimierte ihn, weil dort irgendwo auch das Meer war und gleich dahinter Europa. Der Anblick von Abu Kabir erregte ihn. Da war ich also wieder, abgeschieden, allein mit ein paar eigenen Leuten, umzingelt von einem unsichtbaren, bis auf die Zähne bewaffneten Mob. Louis d'Or hatte ihm nach ihrer ersten Begegnung oft geschrieben. Er hatte ihn immer wieder vergeblich darum gebeten, dass Yossel die ersten Kapitel seines Dan Maccabi-Romans liest. Ich schickte ihm sogar Briefe nach Migdal, die aber nie ankamen. Und als Yossel wieder in Tel Aviv war, stand er eines Abends auf der Nachlat-Benjamin-Straße vor ihm und sagte auf Russisch: Sie erinnern sich an mich, Herr Brenner? Yossel, der mal wieder auf Uris und seiner Bank eingenickt war, mit nach hinten gekipptem Kopf, schiefem Mund und einem Rudel kleiner schwarzer Fliegen, die in seinem wilden schwarzen Bart saßen, öffnete langsamer als ein Schwerkranker die Augen und sagte: Leben Sie immer noch in einem Erdloch, mein Junge? Nein, sagte ich. Ich habe ein billiges Zimmer in einem ruhigen, großen, abgelegenen Haus in Abu Kabir gemietet. Man nennt es das Rote Haus, weil seine Mauern so rot sind wie das Abendrot, das sich jeden Tag über den Pinien, Terebinten, Zypressen, Johannisbrot und Orangenbäumen des Dorfes senkt. Oder wie unser Blut, das seit unserem Sieg gegen die Bewohner von Jericho immer noch fließt, flüsterte Jossel. Ja, genau. Ja, genau, sagte der schöne Louis-Dor hinterhältig und lächelte. Dabei hatte er den gleichen weichen Kindermund wie Uri Nissan, der Schriftsteller, und Chaim, der Kolonist. Wie viele Juden leben in Abu Kabir, mein Junge? Zwei Schriftsteller, ein Bauer, die Tochter des Bauern, mehr nicht. Wir leben alle im Roten Haus. Gibt es dort noch ein leeres Zimmer? Mhm. Louis-Dor nickte. Ich komme nach Purim. Holen Sie mich an der Bahnstation ab. Nachts in Abu Kabir klopfte Louis-Dor oft an Jossels Tür, aber Jossel öffnete ihm nie. Dafür ging er sehr gern mit ihm tagsüber in der Umgebung spazieren. Über enge, kleine Pfade. Dostojewski lasse ich mich in den dicht wachsenden Zypressen, Pinien und Orangenbäumen. Vorbei an wilden Iris- und Bougainvillea-Gärten. Und ich sprach mit ihm über die neue hebräische Literatur. Über Dostojewski, Tolstoi und Ibsen. Über das sinnlose Eheleben, das jede Revolution und Inspiration erstickte. Über die traurigen Gestalten, die sich seit Jahrzehnten wie eine lautlose, geschlagene Armee in den Ghettos Osteuropas langsam erhoben und immer lauter fragten, ob der Sieg der Ideen von Montefiore und Herzl auch ihr Sieg sein würde. Manchmal kamen Jossel und sein neuer Freund, der nur halb so alt war wie er, an einem arabischen Haus vorbei und grüßten die alten Männer, die davor saßen, Kaffee tranken, rauchten und sie stumm und halb blind mit ihren silbernen, greisen Augen anschauten, ohne jemals den Gruß zu erwidern. Oft saßen ein paar Meter weit auf einem Haufen Steine oder auf ein paar alten, halb zerbrochenen Stühlen die Jungen, die auch nie zurückgrüßten. Dafür spitzten sie die Lippen. Sie machten schnalzende Geräusche wie bei den Prostituierten und pfiffen den beiden hinterher und berieten sich danach laut und aufgeregt auf Arabisch. Und das einzige Wort, das ich verstand, war Schamutas, Schwuchtel. Nur ein Junge. Er war so groß wie David und Goliath zusammen. Er trug eine weiße Kappe auf seinem großen dunklen Kopf und eine viel zu kurze, gestreifte Galabia blieb stumm, wenn Jossel und Louis-Dor vorbeigingen. Er war trotz seines riesigen Wuchses nicht älter als 13 oder 14. Er sah meistens scheu nach unten, aber je öfter sie ihn sahen, desto öfter hob er den Kopf und schaute Louis-Dor fest in die Augen, mit zitternden Lippen und Nasenflügeln. Vorsicht. Vorsicht, sagte Jossel, der die zarte Freundschaft zwischen dem kindlichen Riesen und Louis-Dor schnell bemerkte. Ich habe auch eine Weile gedacht, Ihre Jungen sind unsere Hoffnung. Das war so dumm wie der Glaube daran, dass nicht Menschen, sondern der Wille des Allmächtigen uns nach Hause zurückführen würde. Die Unruhen des 1. Mai 1921, über die sogar in Europa berichtet wurde, auch in der Vossischen Zeitung, die Haya jeden Tag in der Lehrerbibliothek der jüdischen Gemeinde in der Meinecke-Straße las, begannen in Tel Aviv und in Jaffa fast gleichzeitig. Ein paar Tage vorher hatte Joseph Louis-Dor den älteren Schriftsteller gefragt, ob er endlich die ersten Kapitel seines Dan Maccabi-Romans gelesen habe. Er könne sonst nicht weiterschreiben. Sie standen im Roten Haus, im Flur vor Jossels Zimmer. Und Jossel sagte, nur ein paar Seiten, mehr nicht. Ich muss erst das Vorwort für den Band mit den Trumpeldor-Briefen beenden und einen neuen Essay zur Araberfrage für Contres schreiben. Ich will meinen kindischen Haadama-Artikel revidieren. Aber Ihre Idee, dass Judah Maccabi einen Bruder hatte, der nichts ernst nahm, nicht einmal die göttliche Ordnung zwischen Männern und Frauen, gefällt mir nicht. Ja, das sagte er. Louis-Dor drehte sich ohne ein Wort um. Er rannte die Treppe runter, rannte aus dem Haus und verschwand in den endlosen Gärten und Hainen von Abu Kabir. Jossel schlug mit der Faust wütend 3-4 Mal gegen die Tür seines Zimmers. Der expressionistische Dichter Schatz steckte den kleinen, bebrillten Krachmalner-Kopf aus seinem Zimmer raus und fragte, ob alles in Ordnung sei. Und Jossel schlug noch einmal besonders laut gegen die Tür und sagte, Nichts ist in Ordnung, Schatz. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Geschäfte. Erst viele Stunden später, es war schon dunkel. Der himbeerfarbene Abendhimmel über Abu Kabir wurde kurz vorher ins schwarze, sternlose Universum zurückgesogen, kam Louis-Dor zurück. Er kratzte an Jossels Tür, die er ihm sofort aufmachte. Er hatte rote Flecken auf dem Hals, auf dem langen Kinn, auf der hohen, schönen Mädchenstirn. Es ist etwas Schreckliches passiert. Leise! Der Junge! Haben Sie? Nein. Dann ist doch alles gut. Nein. Ich habe mich gewehrt. Und jetzt liegt er unter einem Haufen Palmenblätter und Unrat und bewegt sich nicht mehr. Das war am Freitag gewesen, am 29. April. Am nächsten Tag, am Samstag, klopfte morgens um 6 eine große, knochige, arabische Frau an der Tür des Roten Hauses und schrie laut, sie wolle ihren Sohn zurückhaben. Der alte Schmuel Jitzka sprach kurz leise auf Arabisch mit ihr, dann ließ er sie rein und nachdem sie das ganze Haus durchsucht hatte, Schrank für Schrank, Zimmer für Zimmer, ging sie weinend und jammernd wieder weg. In der Tür drehte sie sich um, ihr schwarzer Schleier rutschte zur Seite und gab den Blick frei auf ein hellbraunes, müdes, hageres Gesicht einer Frau um die 30, die 20 Jahre älter aussah. Sie bedeckte schnell wieder das Gesicht und sagte zum leichenblassen Louis-Dor, der wie alle anderen Bewohner des Hauses an der Tür stand, auf Arabisch, ich weiß, was du, gemacht, was hast. Du gemacht hast, du jüdischer Hundesohn. Gott wird dich bestrafen, du Schwuchtel. Gott wird euch alle bestrafen. Und während sie sich mit ihrem steifen, schwankenden Gang durch die kleine Zypressenallee vom Roten Haus entfernte, dachte ich daran, wie früher immer in der Ukraine die Goyim in den jüdischen Häusern nach ihren toten Kindern gesucht hatten. Dabei lief geschmolzenes, glühendes Eisen in herrlichen kleinen Tropfen von Jossels Gehirn in sein Rückenmark. Am Sonntag? Es war der 1. Mai und ein leicht wolkiger, aber schon sommerlich warmer Tag. Am Sonntag stießen morgens um 8 ungefähr 60 moderne Hasmonäer die Tür des Arbeiterclubs in der Jamal-Pascha-Straße in Jaffa auf und riefen laut auf Jiddisch und Hebräisch, nieder mit der britischen Besatzung, es lebe die jüdische Räterepublik Palästina. Hinterher gingen sie lachend und singend über die Abu-Kibal-Straße runter zum Gouverneurspalast, vorbei an der großen Turmuhr auf der Sakina al-Dawla. Danach marschierten sie mit ihren roten Fahnen und Transparenten durch Manschea Meer entlang Richtung Tel Aviv und trafen direkt vor der Hassan-Beck-Moschee, ein paar hundert Meter hinter der Stadtgrenze, auf die Mai-Parade von Jossels Genossen aus Tel Aviv. Die hatten sie schon immer für die Arschlecker der Engländer und für wachsweiche Sozialdemokraten gehalten und fingen sofort an, sich mit ihnen zu prügeln. Zur selben Zeit begannen die Hafenarbeiter, Ladenbesitzer und arabischen Polizisten von Jaffa durch die Altstadt zu ziehen, bewaffnet mit selbstgebauten Knüppeln, Messern, uralten Schwertern und Eisenstangen. Denn sie hatten gehört, dass die Juden an diesem Tag ihren Staat ausgerufen hatten. Und 3 Stunden später lagen Männer, Kinder und alte Frauen mit gespaltenen Schädeln, zerrissenen Kleidern und klaffenden Gesichts- und Bauchwunden in ihrem Blut auf den Gassen und Plätzen Jaffas. Und überall noch Lebenden und den Toten rieselten die Daunen und Federn ihrer Kissen und Betten. Wie früher in Chisinau, Odessa und Garay. Die Bewohner des Roten Hauses erfuhren erst am Abend, was passiert war. Zvi Schatz, der an diesem Vormittag mit den Achdut Havoda-Leuten demonstriert hatte, obwohl er meistens anderer Meinung war als sie, hatte sich gleich nach der Schlägerei mit den Kommunisten von den Engländern einen Wagen geliehen. Und jetzt tauchte er mit quietschenden Reifen abends gegen 6:30 in Abu Kabir auf, um die Itzkas und Jossel und Louis-Dor in die Stadt zu bringen. Ihr seid in dem einsamen Haus nicht sicher. Sie überredeten ihn aber, noch ein wenig zu warten. Ich kann nicht glauben, dass bei uns gerade dasselbe passiert wie ein Jahr vorher am Nabi-Musa-Tag in Jerusalem. Außerdem wollen wir Zeit haben, um in Ruhe zu packen. Doch als am nächsten Morgen plötzlich die Rauchschwaden des Mai-Pogroms wie riesige schwarze Säulen über Jaffa standen, über brennenden jüdischen und später auch arabischen Häusern und Geschäften, stiegen sofort alle wild durcheinanderredend in den großen Bentley des britischen Polizeichefs von Tel Aviv ein, dessen Motor ausgerechnet an diesem Morgen nicht anging. Für einen Moment verstummten alle. Schatz drehte noch ein paar Mal den Schlüssel herum und dann sprang als erster Louis d'Or aus dem Wagen raus. Wir müssen weg. Wir gehen zur Bahnstation. Vielleicht fährt ja was. Und wenn nicht, sagte Hannah Schatz, die hässliche, traurige Frau des Expressionisten. Mach dir keine Sorgen, mein Liebling. Wir sind nicht wehrlos. Und er tippte mit zitternden Fingern auf den zerkratzten schwarzen Griff des alten Mausergewehrs, das er sich über die Schulter gehängt hatte. Eine halbe Stunde später trafen die Flüchtenden vor dem Eingang des arabischen Friedhofs auf einen Beerdigungszug, an dessen Kopf, gestützt von einem riesigen Alten und einem noch größeren Mann um die 40, die knochige Frau ging, die zwei Tage vorher ihren Sohn im Roten Haus gesucht hatte. Noch schwebte der Schleier eines friedlichen Maitags über dem stummen Araberdorf. Noch hörte man oben in den Bäumen die süßen Zwiegespräche der Vögel und unten das Rascheln unsichtbarer, pfeilschneller Geckos. Als die Frau die kleine, nervöse jüdische Gruppe sah, flüsterte sie kurz etwas dem einen Mann zu, dann dem anderen. Beide drehten sich um und riefen laut etwas nach hinten den anderen Trauergästen zu. Der Zug blieb jäh stehen wie ein Schwarm Krähen, der gerade gelandet war. Sie bewegten sich kurz alle nicht, nur die Sargträger stellten langsam die riesige, helle Kiste mit dem toten Riesenjungen auf den Boden. Und dann begann plötzlich ein wildes Flattern von Kopftüchern, Kefias, Armen, Händen. Hier tauchte in der Menge eine lange Holzlatte auf, dort eine rostige Eisenstange. Und man sah auch kurz den glänzenden Lauf eines Gewehrs in der warmen Vormittagssonne aufblitzen. Und Jossel, der sich die ganze Zeit ängstlich an seiner alten, abgenutzten Kalbsledermappe festgehalten hatte, dachte: Endlich ist das Ende gekommen. Er riss, ohne etwas zu sagen, Schatz das Gewehr von der Schulter und fing sofort an zu schießen. Er ging dabei langsam auf die Trauernden zu. Er schoss an ihnen vorbei, über ihre Köpfe. In die sanft schaukelnden, schweren Äste der Orangen- und Zitronenbäume. Und als ihn selbst nach ein paar Metern der erste Schuss traf, rutschte er mit einem glücklichen, zufriedenen Lächeln auf den Boden, direkt neben seine mit Manuskripten und Briefen prall gefüllte Tasche, die er schon vorher fallen ließ. Bevor er starb, als erster noch vor Louis d'Or, dem Sodomisten, Mörder und talentlosen Romanautor, vor Schatz und seiner Frau und seinem meist schlecht gelaunten, aber immer höflichen Schwiegervater, dachte Josef Heimbrenner nur ganz kurz an seinen schönen Sohn Uri und noch kürzer an seinen schönen Freund Uri Nissan Gnesin. Und er dachte schon gar nicht an den charmanten Verführer Mohammed Saladin al-Husseini, der eines Tages einfach verschwunden war und drei Monate später als spektakuläres Opfer eines Mordes unter Londoner Hedonisten auf den Seiten der englischen Zeitungen wieder auftauchte. Jossel dachte auch nicht an den harten, gelangweilten Blick seiner Mutter, wenn sie ihn in Novi Mlini als kleinen Jungen morgens für den Cheder anzog. Er dachte nicht an seinen Vater, dessen großen, pompösen Streimel er sich ab und zu heimlich aufsetzte. Und einmal erwischte ihn der Alte dabei, aber er lachte nur und sagte: Es ist gut, dass du jetzt schon deinen späteren Weg kennst. Jossel dachte nicht an die kleinen Tische und die großen grünen Korbstühle im Café Levanon. Nicht an den mit Muscheln gepflasterten Boden des geliebten Kaffeehauses. Nicht an die kraftlosen Schachspieler, laut schimpfenden Zeitungsleser und vielen aufgeregten Einwanderer, die ständig darüber redeten, dass sie so schnell wie möglich wieder zurück nach Europa wollten. Weg aus dieser mal heißen, mal nasskalten orientalischen Unterwelt. Und in seinen letzten Sekunden dachte der sterbende Schriftsteller auch nicht an die beiden kleinen, immer nur sehr schlecht beleuchteten Zimmer des Arbeiterclubs, an die russischen Frikadellen und den süßen russischen Tee, den es dort für zwei Piaster gab. Nicht an seine Diskussionen mit Dr. Sasson, mit verrückten, humorlosen Kommunisten, mit guten und schlechten jungen Schriftstellern und mit Hasiden, die sich jahrelang den Kopf darüber zerbrachen, ob sie sich den Bart abrasieren und nie wieder den Talis anziehen sollten. Stattdessen musste er, während ihm das warme, schnell erkaltende Blut übers Gesicht und über den Bart lief, und wie eine im Wind zitternde Weizenähre meinen Hals kitzelt, an Hayas viel zu große, schwere Brüste mit den großen, dunklen Brustwarzen denken. an den Geruch zwischen ihren Beinen. An den Geruch zwischen seinen Beinen, nachdem sie es gemacht hatten. Und dann dachte er, verdammt, wie soll ich's auf der anderen Seite aushalten, wenn ich Ibn Issa auch dort nicht finden kann? Kein König in Israel von Maxim Biller. Die Rollen und Mitwirkenden, Erzählerin und Erzähler, Adriana Alteras und Samuel Finzi. Jossel Brenner, Joel Basmann. Chaya, Delaila Piasco. Uri, Leo Alteras. Louis Dor, André Kaczmarczyk. Ibn Issa, Samuel Finzi. Zvi Schatz, Christoph Franken. Lehrerin und Lehrer, Ariella Hirschfeld und Robert Dölle. Stimmen, Sonja Hurani und Ibrahim Al-Khalil. Besetzung, Nana Rademacher. Ton und Technik, Michael Stecher und Alexander Notny. Komposition, Florian van Volksheim und Sven Rossenbach. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Dominik Graf. Produktion, Südwestrundfunk 2024. Dramaturgie und Redaktion, Manfred Hess.